Okay, und ich habe dann nach dem oder auch ein bisschen beeinflusst durch das Psychologiestudium dann doch mich wieder umentschieden, habe Mathematik weitergemacht. Ich habe heute dann habilitiert in der Mathematik und nach einer gewissen, ich hatte, war dann, hatte verschiedene Vertretungsprofessuren und hatte dann ab 2005 eine Professur auch für Mathematik an der Universität Kassel. Habe da erstmal ganz normal angefangen mit meinen Mathe-Sachen und hatte ziemlich viel zu tun mit mit der Mathematikausbildung im gymnasialen Lehramt, Haupt- und Realschullehramt und auch sehr viele Prüfungen gemacht und da die Erfahrung gemacht, dass das, was wir da eben unterrichten oder lehren oder so, dass davon quasi nichts ankommt. In Klausuren kriegt man das ja nicht so viel mit, weil da hat man ein klares Format, aber in Prüfungen kriegt man ja doch mit, wie tief wird irgendwie mathematischer Stoff oder mathematische Theorie oder Begriffe, wie weit werden die verstanden oder werden nicht verstanden. Und das war so offenkundig in diesen vielen Prüfungen, die ich dann mit den Fachdidaktikkollegen zusammen gemacht habe. Die Fachdidaktikkollegen haben die Fachdidaktik geprüft, ich habe das Fach geprüft, dass irgendwie unsere ganze Ausbildung irgendwie sehr komisch ist, ja, sehr merkwürdig ist. Und habe da angefangen dann mit einem Didaktikkollegen, dann haben wir nachgedacht über ein Projekt und haben ein Projekt gemacht und so weiter und so weiter. Da berichte ich auch dann gleich noch ein bisschen was drüber. Und in der Beschäftigung dann mit diesen ganzen Fragen habe ich mich auch in der letzten Zeit wieder ein bisschen intensiver mit kritischer Psychologie beschäftigt. Ja, diese Projekte waren so, ich meine, sonst kriegt man keine Projekte bewilligt, eben quantitativ orientiert. Ich stelle das mal gleich vor und dann kriegt man halt die üblichen Ergebnisse raus. Und gerade jetzt am Ende von dem ersten Projekt ist es so, dass da eine ganze Menge von den Dingen auch dann passieren, die Holzkamp irgendwie beschrieben hat, wie eben im Rahmen von solchen Untersuchungen. Dann, wenn die Ergebnisse vielleicht zum Teil nicht so sind, wie man sie vielleicht erwartet oder so, wie die dann gedeutet, interpretiert und so weiter werden. Und bin jetzt hier auch den Großteil hier auf dieser Tagung, um ein bisschen mitzukriegen, wie andere Leute arbeiten und einfach auch zu lernen. Und hatte halt angeboten, hier auch über so ein bisschen Gesellschaftstheorie in der Mathematikdidaktik ein bisschen was zu erzählen und aus der eigenen Erfahrung zu berichten. Und ich hatte gerade so angefangen, dass ich gesagt habe, ich erzähle erstmal was über mich kurz, bevor ich mit dem Vortrag anfange und wollte auch euch bitten, kurz zu sagen, wo ihr herkommt und warum euch jetzt dieses Thema interessiert. Einfach weil der Vortrag ist relativ lang, ich muss eh was auswählen, wollte was auswählen und das würde ich dann gerne so machen, dass es irgendwie vielleicht passt. Ja, du hattest es gerade schon berichtet, ja. Ich kann schon noch mal kurz sagen, ich bin gerade fertig mit meinem Psychologiestudium hier an der FU. Habe deswegen kritische Psychologie kennengelernt. Das ist ja an jeder Uni mehr so. Und auch nicht bei jedem an der FU, aber bin halt durch meinen Lili-Job am IQB, also Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Die sind auch sehr quantitativ ausgerichtet, da ich in Mathe, also Projekte gerade arbeite, irgendwie immer mit Mathe. Und Mathematikaufgaben sozusagen konfrontiert. Deshalb fand ich das Thema spannend. Also, ich bin die Elisa und ich studiere eigentlich Lehramt. Biologie und Geografie, das hat eben eigentlich noch ein anderes damit heute zu tun. Aber eben die Didaktik hätte mich mal interessiert und ich habe auch eben Bekannte, die so Mathe studieren und ich dachte mir, vielleicht kann ich denen das irgendwas erzählen lassen. Aber sonst habe ich damit, ich wollte mal gucken, was hier ist. Nein. Ist Mathematik Didaktik? Nein. Laut Plan nicht. Das ist der alte Plan. Das ist der alte Plan, wir haben den Raum getauscht. Die andere ist 1113. Ah, danke. Bitte. Ja, ich bin auch fachfremd, ich mache Journalistik und Philosophie. Und bin jetzt sozusagen in den letzten Zügen und werde dann anfangen, in Germanistik und Kulturwissenschaft zu promovieren und habe in letzter Zeit so ein bisschen, also in der Philosophie kommt und so natürlich immer bei Frege oder Russell oder so in die Mathematikrichtung rein und habe in letzter Zeit das Hiwi im Sonderforschungsbereich zu Luhmann gearbeitet. Und da, also das ist auch sozusagen eine Theorie, die sich stark an so oder stark von der Mathematik herkommt, durch diesen John Spencer Brown und der ganze Konzept Wissens eigentlich. Und also was mich interessiert an der Mathe, wäre so diese die ontologischen Implikationen oder ontologischen Überlegungen, die man da macht. Das, ich habe immer ein bisschen das Problem, dass ich natürlich da nicht drin bin in der Fachdisziplin und deswegen hätte ich jetzt den Verdacht, dass mir da einige wesentliche Sachen im Ende entgehen. Nichtsdestotrotz ist es sozusagen interessant und deswegen bin ich hier. Also. Weil ich denke, wenn ich es ausgedrückt habe. Ich studiere Soziologie, Pädagogik und Psychoanalyse und weiß jetzt auch nicht so genau, ob ich irgendwie ansatzweise richtig verstanden habe, was hier jetzt passieren wird. Insofern gucke ich jetzt einfach mal, ob das ungefähr das ist, was wir tun. Ich habe Mathematik und Kunst auf Gymnasialien studiert, so etwa 2000 bis 2005, und wollte aber nie wirklich Lehrer werden, weil ich die Schule immer fragwürdig fand. Hatte mich mehr für bildende Kunst halt interessiert und seitdem halt auch bildender Künstler, aber da, das ist halt nicht besonders einträglich und deswegen denke ich immer wieder darüber nach. Und da gibt es halt immer diese Spannungsfelder, halt, ich da hatte mit der Notengebung und anderen Fragen halt in der Schule. Und eben auch sozusagen, wie kann man halt eine Art politisches Gefühl irgendwie da reinbringen. Und ich fand es also an der Uni in Bremen eigentlich ganz gut. Da gab es halt also zum Beispiel eine Statistikvorlesung, wo gleich in der ersten Veranstaltung meinetwegen Statistiklügen im Zusammenhang mit Pumpkraftwerken halt Thema waren, sodass man gleich wusste, okay, das sind halt Mittel, um irgendwie die Welt vielleicht ein bisschen gerechter auch machen zu können, wenn sie richtig nutzt. Und das sind so Sachen, und seitdem überlege ich immer mal wieder, ob ich in die eine oder andere Weise noch in eine Bildungsarbeit halt wieder reingehen soll. Und deswegen interessieren mich halt diese Fragen. Ich bin Ingenieur und Informatiker und habe von daher einen naturwissenschaftlich-technisch-mathematischen Zugang zu vielen Dingen. Und mich haben in der Informatik vor allen Dingen immer Grundlagenfragen interessiert. Die sind nicht unbedingt direkt mit Mathematik verwandt, aber auch so, natürlich sind wir auch mit Theoretikern wie Frege und Pierce und was weiß ich irgendwie mal in Kontakt gekommen und mich haben diese Fragen immer sehr interessiert. Von daher war das die einzige eher mathematisch-naturwissenschaftliche Veranstaltung und dachte, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Ja, vielen Dank für die vielen Infos. Ich will erstmal ein bisschen was über Hochschuldidaktik Mathematik sagen. Das ist ein relativ neues Feld, in dem ich jetzt eben auch ein Stück weit aktiv bin oder einer von den Akteuren bin. Wollte dann kurz in zwei laufende Projekte oder eins hat eigentlich ist eigentlich schon beendet, ein bisschen Einblick geben und das dann zum Anlass nehmen, ein paar subjektwissenschaftlich orientierte Forschungsfragen zu stellen. Das ist irgendwie sozusagen das Hauptanliegen eigentlich von dem Vortrag oder von dem, was ich vorbereitet habe. War meine Vorstellung, hier sitzen Personen, die irgendwie von kritischer Psychologie Ahnung haben und Interesse haben, aber vielleicht interessiert daran sind, zu erfahren, was es möglicherweise an Forschungsfragen auch gibt, im Anschluss an gewisse Dinge, die jetzt in der Mathematikdidaktik, insbesondere jetzt hier in der Hochschuldidaktik irgendwie passiert, alle Fragen, die da irgendwie auftauchen und die da irgendwie Zusammenhang haben. Und dann gehe ich noch kurz ein auf das, was auch im Abstract eigentlich steht, so ein paar Autoren, die so mit einem soziopolitischen Blick sozusagen auf die in der Mathematik aktiv sind. Und dazu muss man sagen, in der Mathematikdidaktik ist es so, da gibt es alle zwei Jahre einen Kongress, der heißt Mathematics in Education and Society, daneben zwischen 50 und 150 Personen teil. Der nächste Kongress ist im Anfang April in Südafrika. Und dann, weil es jetzt ein Jahr nicht stattgefunden, also einmal, als sich um ein Jahr verzögert, hatte ich dann den nächsten in den USA. Und wenn man auf so eine Tagung geht, wird man feststellen, dass also Gesellschaftstheorie in der Mathematikdidaktik gar nichts Außergewöhnliches ist, sondern ganz weit verbreitet ist, zumindest international. Ja, und alles, also wenn jetzt jemand gerade hier bei dem Vortrag war von dem Herrn Theo und Herrn Held, der hat so ein bisschen Überblick gegeben, wo kommt international kritische Psychologie vor und ist irgendwie repräsentiert, wenn auch anders als jetzt als in einer anderen Form, als die deutsche kritische Psychologie, dann könnte man fast ein ähnliches Bild zeichnen für, sag ich mal, kritische Mathematikdidaktik. Ja, es gibt tatsächlich auch Vertreter, die sozusagen eine kritische Mathematikdidaktik machen, nicht mit einem kleinen K, sondern mit einem großen K. Und der Haupt, einer der wichtigen Vertreter ist in Dänemark, hatte da eine Professur, der ist jetzt mittlerweile aber emeritiert, aber der wurde entsprechend nachbesetzt auch. Und auch in England gerade, auch oder in Frankreich gibt es starke Strömungen, die etwas anders als in der Bundesrepublik, da ist ja zurzeit sehr stark sozusagen also der quantitativ-empirische Zug drin und wo mehr so gesellschaftstheoretische Fragen eben ausgeblendet werden. Was nicht ganz stimmt, es gibt hier an der FU zum Beispiel eine Professur, die auch so besetzt ist, der Uwe Gellert da auch sozusagen mit so einem gewissen, sag ich mal, soziologischen Hintergrund und oder Interaktionstheorien und so weiter auf mathematikdidaktische Fragen guckt. Gut. Also Hochschuldidaktik und Mathematik als subjektwissenschaftliches Forschungsfeld, das es erst noch zu erobern gilt. Hochschuldidaktik und Mathematik gibt es in der Bundesrepublik jetzt eigentlich auch erst seit 3-4 Jahren. Das liegt auch mit daran, dass dass es ein Feld ist, in dem man eigentlich nur interdisziplinär arbeiten kann. Ja, also Hochschuldidaktik Mathematik richtet ja den Fokus sozusagen auf die Mathematikausbildung an der Hochschule. Und da muss man auf der einen Seite natürlich Didaktiker, Pädagogen, Psychologen und Mathematiker an einen Tisch bringen. Der Mathematiker, der Hochschullehrer, meinetwegen jetzt wie ich, der eine Mathematikvorlesung hält, muss bereit sein, zusammen mit den Psychologen und mit den Didaktikern zu sprechen, sich befragen zu lassen, sich in seine Vorlesung reingucken zu lassen und so weiter und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Das ist genauso schwierig wie in der Schule eben zum Teil eben auch. Es gibt, denke ich, zurzeit relativ günstige materielle Voraussetzungen für junge Leute, wenn sie sich für den Bereich interessieren, da es einfach relativ viele Informationsstellen allgemein gibt in dem ganzen Bereich. Mathematik-Service, Mathematik-Ausbildung durch diese sogenannte Exzellenzinitiative, Qualität der Lehre, gibt es einfach sehr viele Stellen im Bereich Mathematik. Und zwar ist explizit eben für den Service, also jetzt nicht für die Mathematikausbildung von Mathematiker, sondern für Psychologen, für Ingenieurwissenschaftler, für Wirtschaftswissenschaftler und so weiter und so weiter. Und es gibt da in dem Kontext auch, oder wird demnächst auch ein entsprechendes Begleitforschungsprogramm geben, das sozusagen evaluieren will, was in dem Bereich eigentlich geschieht und wie da die Mittel ausgegeben werden und so weiter und so weiter. Das läuft natürlich überwiegend unter diesem eher, sagen wir mal, quantitativ-empirischen Zug, aber nach meiner Einschätzung ist es so, dass es da so viele Mittel gibt und so viele verschiedene sozusagen, sag ich mal, es gibt gar nicht so viele Leute, die in dem Feld aktiv sind und so, dass ich denke, dass es da auch einfach Leute geben wird, die da andere Dinge machen können. Okay, die internationale Perspektive hatte ich gerade schon erwähnt. Wenn ihr irgendwie Psychologie oder ein anderes Fach studiert habt, habt ihr auch im Rahmen eures Studiums ja mitgekriegt, dass die Mathematik eine der wesentlichen Hürden ist in dem Studienfach. Wer die Matheprüfung schafft, schafft meistens dann auch den Rest des Studiums. Das stimmt auf die Ingenieurwissenschaften auf jeden Fall. Da wird ja sozusagen auch von den Ingenieurkollegen zum Teil von uns erwartet, dass wir die Geeigneten eben rausfiltern. Also wenn zwar nicht unbedingt so, dass dann nur noch 3% übrig bleiben, aber da gibt es schon gewisse auch explizit formulierte Erwartungen an die Mathematik. In der Psychologie ist es sehr unterschiedlich, wie stark da die wie stark da die Anforderungen auch in der Mathematik dann sind. Warum das ein Problem ist, das liegt zum Teil auch daran, dass die Distanz zwischen dem schulischen und universitären Wissen, nenne ich das jetzt hier mal, gerade in der Mathematik besonders groß ist. Ja, in der Schule wird ja im Wesentlichen gerechnet, sage ich jetzt mal, so algorithmisch gearbeitet. Und während an der Hochschule, wenn man mehr mit höherer Mathematik zu tun hat, muss man wirklich auch andere Dinge tun. Ja, man muss Verfahren möglicherweise auswählen, man muss auch mal was begründen oder beweisen und so weiter. Also Dinge tun, die einfach von einer anderen Komplexität auch sind oder zumindest auch auf jeden Fall neu sind. Und die seit vielen Jahren in der beschrieben werden, eben als eine große Hürde, das lernen zu können. Auch die Lernformen sind natürlich in dem Übergang verschieden, klar. Und hinzu kommt noch, dass die sogenannte Heterogenität bei den Studienanfängern ja zugenommen hat. In Hessen meinetwegen ist es so, dass alle, die ein Fachabitur haben, an der Universität studieren dürfen. Und Fachabiturienten haben nun mal ganz andere mathematische Voraussetzungen als ein Abiturient. Die sitzen plötzlich aber in den gleichen Lehrveranstaltungen und zumindest an der Universität werden nach wie vor die Lehrveranstaltungen im Wesentlichen so gemacht, als ob da nur Abiturienten sitzen würden. Das verursacht natürlich auch ein Problem, mit dem die Hochschule irgendwie umgehen muss, ja, mittelfristig und langfristig. Und es gibt eben auch Hochschulen, die darauf angewiesen sind, dass da mit anders umgegangen wird, als dass die Leute einfach rausgeprüft werden. Da gibt es also einen gewissen sozusagen Druck. Eine andere Situation ist, was dazu kommt, neben dem, dass es sozusagen verschärfte Probleme gibt in der Mathematikausbildung, also Probleme, die sich verschärft haben, die Facetten, die ich gerade genannt habe, hat natürlich auch PISA dazu geführt, und alles drumherum, also PISA ist jetzt sozusagen nur so eine Bezeichnung für alles drumherum auch, dass sozusagen die sogenannte Kompetenzorientierung Einzug gehalten hat. Und das schließt ja mit ein, den Anspruch, dass man Kompetenzen beschreiben kann und dass man Kompetenzen eben auch durch Tests erfassen kann. Und es soll natürlich nie so sein, dass das gemacht wird, um sozusagen Menschen zu vergleichen und so weiter und so weiter, sondern das Anliegen ist natürlich, valide Messinstrumente zu haben, um eben auch entsprechend Rückmeldung geben zu können und gezielt kompetenzbezogene Defizite, die Studierende meinetwegen haben, dann auch bestimmen zu können und Handlungsanweisungen daraus zu erhalten, wie man Studierenden dann eben auch helfen kann, diese Defizite zu beheben. Das ist zumindest der Anspruch dieser Forschung auch. In dem Kontext hat sich eben auch eine empirische Bildungsforschung etabliert, meinetwegen hier in Berlin das IQB, die relativ viele Geldmittel kriegen und wo auch sozusagen nicht nur im IQB, sondern auch in anderen Kontexten Geldmittel nach teilweise nach Gusto. Natürlich werden immer nur die besten Spezialisten befragt, um zu unterstützen. Aber da gibt es sozusagen, da hat sich so ein Stück Auftragsforschung, würde ich das mal nennen, etabliert, in der die praktisch parallel zur normalen Wissenschaft läuft, wo aber Mittel sozusagen für, da gibt es Drittmittelvergabe an der DFG und an sonstigen Institutionen einfach auch vorbei. Und das verändert zum Teil auch wieder die Forschungslandschaft, weil es da einfach, das ist, denke ich mal, klar. Und auch sozusagen die Reflexion ein Stück weit innerhalb der einzelnen Wissenschaften. Dann gibt es große Stiftungen, die sehr viel Geld ausgeben. Also zum Beispiel hat die Telekom-Stiftung gerade vor einem Dreivierteljahr wieder ein 5-Millionen-Projekt ausgeschrieben. Da geht es um die Lehrerfortbildung, nur für den Bereich Mathematik. Und das hat ein gewisses Konsortium erhalten, wo auch die Berliner Universitäten daran beteiligt sind. Ein paar Ecken bin ich auch ein bisschen beteiligt. Und ja, sind einfach in dem Feld aktiv. Es gibt natürlich auch Anti-PISA-Aktivitäten und auch in der Mathematikdidaktik gibt es zum Teil einen verdeckten Widerstand sozusagen oder eine verdeckte Kritik, zum Teil aber auch offene Kritik, die bis in die, sag ich mal, bis in die Vereinszeitschriften und entsprechend auf den entsprechenden Tagungen dann auch geführt werden. Aber man muss schon sagen, diese Kritik oder die, das ist mehr in der Gesamtheit randständig. Zumindest in der Bundesrepublik. Also, Widerstand ist ja so anders als Kritik. Also, wehrt sich wirklich jemand? Nee, wehren tut sich nicht. Also ich meine, besonders ich, wenn man damit nichts zu tun hat. Ja, man kann ja dann Umfragen sabotieren und so. Also da gibt es sicherlich, also das, da bin ich nicht genau informiert, aber da wird vermutet zumindest von den PISA-Kritikern. Bei PISA stehen da Testleiter neben. Also ich glaube zumindest bei den PISA-Testungen wird es relativ schwierig, wenn jetzt nicht die Schüler einfach nur nichts hinschreiben, was ja auch zu Genüge passiert. Also da gibt es schon diverse Schüler, die sich dem einfach verweigern. Aber ansonsten, ich glaube, so als Lehrer wird es ziemlich schwierig, ohne irgendwelche mit Konsequenzen rechnen zu müssen, zumindest dann offen was dagegen zu haben. Also es wird ja nicht von den Lehrern durchgeführt, sondern von speziell geschulten Testleitern. Okay, ein anderer Aspekt ist noch, dass die Hochschulen ja umgebaut werden, sozusagen. Es gibt eine Professionalisierung der zentralen und dezentralen Leitungsstrukturen, die einfach einen Bedarf haben an Planungsdaten. QM ist das sozusagen das Thema, das benötigt Planungsdaten und auch in dem Kontext wird sozusagen sowas wie Hochschuldidaktik, Mathematik, kommen natürlich da Forderungen zu, die sich dann eben entsprechend eben einerseits unterstützt wird und auf der anderen Seite aber mit Erwartungen, einfach Erwartungen da sind, eben entsprechende Kompetenzmodelle zu haben und entsprechende Evaluationsinstrumente zu haben und so weiter und so weiter. Das geht zum Beispiel so weit, dass eben so Fragen, die eigentlich erstmal so ganz konstruktiv klingen und auch, was weiß ich, unproblematisch, es wird ein neues Tutorenmodell entwickelt, das ist relativ, ist vielleicht irgendwie besonders teuer und ist ein anderer Kollege da, der sagt, na, eigentlich sollte man mit dem Geld was anderes machen. Und das wird dann evaluiert und dann gut, ist so klar, man muss ja irgendwie gucken, wie gut es funktioniert, wie gut es wirkt und so. Das Problem ist nur, dass mit diesen Evaluationsinstrumenten natürlich immer, sage ich mal, auch ein Zugriff auf diese Veranstaltung gelegt wird und je nachdem, wie die Ergebnisse dann auch interpretiert und gedeutet werden, dann so ein Tutorenprogramm dann eben überlebt oder weiterentwickelt wird oder weiterentwickelt werden darf oder eben auch stirbt. Also wenn zum Beispiel rauskommt, dass die Klausurergebnisse eben nicht besser sind, also die Durchfallquote nicht besser wird, oder nicht niedriger wird sozusagen, dann wird sowas halt dann auch wieder eingestellt. Ja? Und andere, sage ich mal, andere Facetten von Erfolg eines solchen Programms werden möglicherweise gar nicht erfasst. Ja, sondern es wird eben nur das erfasst, was da dann wieder dran ist. Ja, und dann gibt es natürlich einen Bedarf an Aufgaben. Okay, Bologna-Prozess kennen, brauche ich wahrscheinlich nicht sagen. Bei diesem ganzen Umbau der Hochschulen und so weiter, der da auch zum Teil wirklich in die Mathematikausbildung mit reinspielt, gibt es natürlich sehr viel Unzufriedenheit, jetzt unter uns Hochschullehrern auch und ein Unwohlsein. Aber es gibt im ich kenne keine tiefergehenden Analysen jetzt von Hochschullehrerseite in der Mathematik aus. Und es gibt insbesondere auch überhaupt keine Form von, also zumindest keinen offenen Widerstand. Ja. Und Gründe sind dafür, dass eben vieles auch ganz vernünftig erstmal damit mal klingt, wenn man jetzt nicht irgendwie einen besonderen theoretischen Hintergrund hat oder aus irgendeinem anderen Kontext kommt, dass man einfach dann versucht, jeweils das Beste draus zu machen, dann ist sicherlich auch ein Grund, meinetwegen in der Mathematik, dass ja sowieso der Verwaltungsaufwand sehr hoch geworden ist in den letzten Jahren und dass viele Kollegen einfach überhaupt keine Lust mehr haben, viel zu diskutieren, weil die eigene Forschung dann immer auf der Strecke bleibt. habe mehr Prüfungen und dieses und jenes, also ich will auch mal wieder was anderes machen. Dann gibt es einfach Akteure, die das natürlich sehr gerne umsetzen. Ein anderer Punkt ist noch die Wiebesoldung. Ein anderer Grund ist aber auch, warum liest man den Ding jetzt keiner Holzkamp und erkennt, dass das, was man da tut, irgendwie hochproblematisch ist, findet da abstrakt zumindest beschrieben ganz viel von dem, was wir sozusagen auch irgendwie erleben, also das lässt sich durchaus miteinander verknüpfen. Abgesehen davon, ist einfach so, dass die meisten Hochschullehrer ja eine ganz andere Biografie auch haben und in der Regel ja nicht die Studierenden waren, die irgendwie in irgendwelchen kritischen, politischen und sonstigen Zusammenhängen aktiv waren, zumindest unter den Hochschullehrern sozusagen. Einfach so, und das war ja auch eine Strategie, sich da nicht ablenken zu lassen, die ja durchaus auch persönlich zu einem Erfolg geführt hat, nämlich, dass man es nämlich in der Konkurrenz mit vielen anderen, und die Konkurrenz in der Mathematik ist durchaus hoch, da bewerben sich zwischen 50 und 100 Habilitierte auf eine Professur, sich da ja dann eben auch durchgesetzt hat, sozusagen. Und warum soll ich etwas, was sehr erfolgreich war und wo ich mir auch sozusagen da, und es gibt auch zum Teil auch tatsächlich Widerstand dagegen, gegen solche Analysen. Also vor 2 Tagen war hier eine Arbeitsgruppe von Frau Capella, die im Bereich Sozialarbeit aktiv ist, die das zum Beispiel auch beschrieben hat, dass sie gewisse andere Lehrformen etabliert hat und darüber auch einen Artikel geschrieben hat und dann von vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen dann eben auch ziemlich angegangen wurde, so zu formulieren. Und das schon in dem Bereich, wo sozusagen ja schon ein gewisser sozialer Anspruch jetzt sozusagen mit der Tätigkeit verbunden ist, nochmal anders wie in der Mathematik. Generell gibt es relativ wenig über Texte zum Handeln von Hochschullehrern. Natürlich gibt es Biografien von berühmten Leuten, die eben besonders genial waren. Aber jetzt sozusagen nicht von dem, was wir jetzt eigentlich so tun. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die Frau Jaworski, zum Beispiel in Großbritannien, das ist eine Reihe von Promotionen gelaufen, wo relativ genau geguckt wurde, was machen Hochschullehrer in der Mathematik, eigentlich in der Lehre. Die arbeitet auch mit kulturhistorischen Hintergrund, oder Wolf Michael Roth, der ja auch in der kritischen Psychologie ein Stück weit bekannt ist, in Kanada, ja, macht seit ein paar Jahren auch so phänomenologische Analysen von Lehrhandeln, zum Beispiel, die auch tiefer gehen, als jetzt nur zu gucken, spricht er laut genug oder wie strukturiert ist das Tafelbild und so weiter, sondern wo ein bisschen genauer sozusagen hingeguckt wird. Ja, und ich denke, sowas sollte es aber geben. Okay, und ich spreche ja mehr über Hochschuldidaktik, Mathematik, was aber auch Mathematik sozusagen Didaktik ist. Da tut sich insoweit was, als dass es da in dem Feld gewisse allgemeine Leitvorstellungen gibt, die auch explizit formuliert sind. Sowas wie Anwendungsorientierung oder enge Kooperation zwischen allen Akteuren. Da finden sich gewisse Dinge wieder, die, sage ich mal, auch im Bereich Aktionsforschung so Standard sind, was aber schlichtweg daran liegt, dass zwei von den Akteuren, die diese Leitvorstellung mit formuliert haben, sozusagen aus dem Kontext kommen, in dem Bereich auch aktiv sind. Mein konkreter Hintergrund ist ein Stück weit jetzt das Kollege, der in Paderborn ist, und wir konnten bei der VW-Stiftung relativ viele Mittel vor 2 Jahren einwerben und haben in dem Kontext so ein Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik gegründet, das es jetzt eben auch in Lüneburg gibt, weil ich da seit einem Dreivierteljahr bin. Ja, hatte da einfach die Möglichkeit, sozusagen zu wechseln, und die Leuphana-Universität bietet, was hochschuldidaktische Interventionen angeht, einfach weil die sozusagen sehr einerseits im Ruf steht, eine unternehmerische Universität zu sein und sehr präsidial auch verwaltet zu werden, auf der anderen Seite auch oder damit verbunden auch sehr viele Möglichkeiten der Gestaltung und so weiter und so weiter. Das war in Kassel zum Teil sehr viel schwieriger, gewisse Dinge da einfach zu tun. Ja, da gibt es einfach dann auch für den Bereich gewisse Mittel. Und bin auch schon jetzt in einem Alter, wo ich gewisse Dinge vielleicht realisieren will. Deswegen bin ich da. Nur ganz kurz zu dem Kompetenzzentrum. Das sind relativ viele Leute jetzt mittlerweile beteiligt, sind etwa 20 Hochschullehrer aus der Mathematik, aus der Psychologie, aus der Soziologie und aus anderen Bereichen. Und es werden studiengangsbezogen Projekte durchgeführt, die dann auch in der Regel auch Forschungsprojekte sind. Ohne da jetzt auf die einzelnen Studiengänge einzugehen, sind Forschungsfragen, zum Beispiel Zielreflexionen, Evaluation innovativer Lehrveranstaltungen. Das ist schon der Anspruch, nicht irgendwas zu machen und dann irgendwie zu messen, sondern schon sehr mathematiknah, das ist immer der Anspruch, mathematikbezogen, sich zu überlegen, wie man Lehrveranstaltungen so gestalten kann, dass die Studierenden von den Veranstaltungen mehr profitieren können. Meiner Meinung nach geht es noch nicht weit genug, deswegen bin ich auch jetzt hier, meine Lieben, auf der Tagung, um da gewisse Dinge zu lernen und Dinge, die ich vielleicht in den letzten 2-3 Jahren gemacht habe, auch noch mehr in Frage zu stellen. Die große Frage ist, das ist auch ein Resultat von den ersten Ergebnissen, die wir haben, dass es offenkundig ist, dass wir relativ wenig wissen, wie Studierende überhaupt innerhalb und außerhalb von Vorlesungen und Übungsgruppen lernen. Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen absurd anhören, aber was Studierende eigentlich wirklich machen, ja, mit den Skripten, wie lange sie da reingucken und warum sie da irgendwie vielleicht gar nicht reingucken und mit welchen Strategien sie da arbeiten und so weiter und so weiter, da gibt es eigentlich nur Vermutungen. Ja, und so gut wie das ist einfach nicht klar. Ja, das ist nicht, also, wir können ja auch nicht einfach, ich als Hochschullehrer, es völlig ergibt, weil wenn ich in der Lehrveranstaltung jemanden fragen würde, ja, was hast du denn jetzt gemacht in den letzten Tagen mit dem Skript, kriege ich ja nie eine vernünftige Antwort, und das ist sowieso gar nicht ist mir schon klar, auch gar nicht der Zugang. Und die Untersuchungen, die es gibt, das sind Fragebogenuntersuchungen. Ja, da hat man gewisse Skalen, Items, die werden abgefragt. Auf die Art und Weise kriegt man diese Dinge dann schlichtweg überhaupt nicht heraus. Die sind aber offensichtlich sehr relevant, offenkundig. Ja. Okay. Die Kompetenzmodellierung kann man auch sehr weit fassen. Wir haben jetzt ein relativ anderes Projekt mit Ingenieurwissenschaftlern, wo es um Ingenieurmathematik geht, wo wir zumindest mit unserem Zweig überhaupt nicht an Items die ersten 3 Jahre oder so interessiert sind, sondern auch mehr mit kulturhistorischen Methoden und so weiter, phänomenologischen Methoden. Ich versuche meine Mitarbeiter dann auch immer ein bisschen zu geben, sollen da auch mal was lesen und so, durch verschiedene andere Verfahren. Etwas über die Kompetenzen im Sinne von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Handlungsweisen und so weiter und so weiter. Einfach zu erfahren und zu beschreiben. Methodische Ansätze in dem ganzen Bereich sind natürlich quantitativ zum Teil. Qualitative Methoden sind allgemein in der in der Mathematikdidaktik allgemein ganz weit verbreitet. Es wird der Großteil der didaktischen Promotion ist qualitativ orientiert. Und da wird im Wesentlichen kaum eine Theorie gemacht, beziehungsweise qualitative Inhaltsanalyse von Meiring, was sich einfach sehr gut eignet, weil da keine so großen erkenntnistheoretischen Ansprüche dahinter stehen und man relativ flexibel mit Theorien, Interviewdaten und anderen Dingen irgendwie umgehen kann. Umgehen darf, sage ich jetzt mal. Und die Stoffdidaktik versteht man das Folgende. Also mathematische Theorie ist ja sozusagen, befindet sich natürlich in Büchern. Da stehen dann irgendwelche Definitionen da und dann stehen irgendwelche Folgerungen da. So sollte der Stoff aber ja nicht vermittelt werden, so kann er gar nicht gelernt werden. Und Stoffdidaktik beschäftigt sich sozusagen damit, wie gewissermaßen wie mögliche Lerntrajektorien innerhalb des Stoffes selber, ja, also Verweisungszusammenhänge innerhalb der Dinge, des Gegenstandsbereichs selber, wie die fruchtbar gemacht werden können, wo Anknüpfungspunkte sind, Anknüpfungspunkte sein könnten beim Lernen. Ja, da wird aber der Lernende erstmal, das zeichnet die Mathematikdidaktik, meine wegen der 50er, 60er und 70er Jahre überwiegend aus, wird nicht empirisch nachgeforscht, ja, sondern das ist sozusagen der erfahrene Mathematiker sieht Möglichkeiten, wie Stoff in einer bestimmten Weise angeordnet werden kann, um besser gelernt zu werden. Und das versteht man sozusagen unter Stoffdidaktik, also diese Herangehensweise. Gut. Es gibt zum Teil Ansätze subjektwissenschaftlicher Forschung zu nutzen. Die Anke Grotlüschen hat zum Beispiel eine Habilitation geschrieben über Interesse. Ja, und einer meiner Doktoranden schreibt was zu Interesse an Mathematik, fachgebundenes Interesse, auch mit, zum Teil mit dem theoretischen Hintergrund. Dann, ja, wie entwickelt sich Mathematikinteresse in der Studieneingangsphase? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von spannenden Fragen, zum Beispiel schon wie mit dem Gegenstandswechsel, ja, also Schulmathematik, Hochschulmathematik, ja, wie der sich da reflektiert. Gut, ganz kurz zu einem Projekt, es sind zwar viele Folien, aber ich gehe da relativ schnell durch. Da ging es um eine ganz spezifische Mathematikveranstaltung an der Universität Kassel, die ich jetzt dann einfach zweimal hintereinander gehalten habe. Sozusagen, ich gehe sozusagen mit ein als quasi mit als Versuchsperson. Wir haben die versucht zu optimieren, erstmal was die Lehrveranstaltung selber angeht. Und Mathematikveranstaltungen an der Universität sind ja immer so, oder sind häufig zumindest so organisiert, dass man eine Vorlesung macht und dann hat man Übungsgruppen. Diese Übungsgruppen werden von Tutoren gemacht. Und jede Woche kriegt man einen Übungszettel und diesen Übungszettel, den muss man dann nach einer Woche irgendwie abgeben. Der wird dann bewertet. Ein gewisser Prozentsatz an Aufgaben muss man sinnvoll bearbeitet haben oder man muss eine gewisse Anzahl von Punkten erhalten haben, um überhaupt zur Klausur zugelassen zu werden. Am Ende schreibt man dann die Klausur. Ja, und so eine Lehrveranstaltung hat typischerweise einen Umfang von 4 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übung, sind aber 10 Credits. Also ein Drittel im Semester ist eine solche 4-stündige Lehrveranstaltung, woraus man schon sieht, da ist also ist berücksichtigt, dass man 6 bis 10 Stunden, der Durchschnittsstudent, 6 bis 10 Stunden an so einem Aufgabenzettel sitzt. Ja, und diese Übungsgruppen, die sollen ja dazu dienen, dass die den Studierenden dabei zu helfen. Die Vorlesung lief jetzt auch hier, das war jetzt hier nicht der Anspruch, die Vorlesung zu ändern, relativ klassisch ab, zwar didaktisch reflektiert und so weiter, aber eben frontal. Ja, man fragt natürlich auch mal was, und wenn Fragen kommen, das ist auch hier jetzt so, also wenn Fragen oder irgendwie ein los. Aber ansonsten klassisch. Ja. Also zum Teil dann mit Folien, viel an der Tafel entwickelt. Natürlich gab es ein Skript, auch zusätzliche Unterlagen, also schon also relativ gut aufbereitete Vorlesung. Und unsere Intervention war dann im Wesentlichen, die sich auch im Rahmen des Projekts dann so ergab, die Tutoren in besonderer Weise zu schulen und die Übungsgruppen umzugestalten. War einmal die Beobachtung, dass damals gab es gerade Studienbeiträge, jeder Student, der irgendwie dazu in der Lage war, wurde als Tutor eingestellt. Ganz großes Problem, ja. In gewisser Hinsicht, nämlich in der, dass eben Tutoren oft fachlich dann nicht so kompetent sind, wie sie sein müssten. Ja? Sie müssen ja zumindest, das ist zumindest der Anspruch, den Stoff nachvollziehen. Also muss man nochmal sagen, das sind zweistündige Übungsgruppen, es gibt eine vierstündige Vorlesung. Also der Spielraum in den Übungsgruppen, sozusagen, dass da eine gewisse Eigendynamik entsteht, ist relativ gering. Hier gab es ja mal so ein Berliner Tutorenmodell hier an der Freien Universität, da gab es vierstündige Übungsgruppen. Da spielt die Qualität, also die fachliche Kompetenz, sage ich jetzt mal, des Tutors, dann die geringere Rolle, weil da einfach in der Gruppe viel mehr laufen kann. Ja, so ist es dann doch so. Und es war einfach so, dass viele, also dass einige unserer Tutoren nicht die, also haben wir einfach fachliche Defizite festgestellt. Gut, also das sollte ja nicht sein. Okay, also haben wir uns relativ viel Mühe gegeben, neben der Lehrveranstaltung unsere Tutoren fachlich zu schulen. Dann sollten die Tutoren nicht nur das machen, was ich jetzt heute hier auch mache, eine Stunde lang was erzählen, sondern sozusagen zu kleinen Gruppenarbeit anleiten, in didaktisch vernünftiger Weise über Lösungen der Aufgaben berichten an der Tafel und so weiter und so weiter. Und dafür wurden Unterlagen bereitgestellt. Die Tutoren wurden einmal geschult, dreitägig, und dann parallel in der ganzen Lehrveranstaltung jede Woche mit Unterlagen, mit Hinweisen, welche Aufgaben gemacht werden könnten, wie die Aufgaben auch eingeleitet werden und so weiter und so weiter. Und noch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen. Im Kontext sozusagen, das lief sozusagen im Kontext, die Übungsgruppen einfach sozusagen, die Übungsgruppen mehr zu nutzen, aktivieren die Lehrformen umzusetzen und so weiter und so weiter, was ja nicht ganz leicht ist. Und da war ja auch ein Psychologe hier mit in dem Projekt, Kollege Henze. Da war sozusagen die Aufgabe verortet, ja, also Herr Bieler ist Fachdidaktiker, ich bin sozusagen der Fachwissenschaftler, der diese Lehrveranstaltung gelesen hat und sich da bereit erklärt hat, hier da gewisse Dinge mitzumachen und damit zu gestalten. War praktisch die Vorstellung, ja, das Ganze sollte evaluiert werden. Evaluieren heißt, es gibt ja eine ganze Menge, was weiß ich, man kann sehr viel. Es gibt Standardskalen, um zum Beispiel die Lernstrategien von Studierenden zu erfassen. Der heißt List, der kam bei PISA vor, der ist natürlich für Hochschulmathematik nicht unbedingt geeignet, der wird dann ein bisschen angepasst und zum Teil die Originalskalen verwendet und eine ganze Reihe von anderen Dingen wurden erfasst, um zu gucken, sozusagen, ob im Vergleich von der ersten Gruppe zur zweiten Gruppe, man nennt es quasi experimentelles Design, in der Entwicklung von einer ganzen Reihe von Facetten, die auf die Art und Weise durch Instrumente erfasst wurden, ob sich da Dinge geändert haben, ja, ob man da Zusammenhänge einfach auch zwischen den verschiedenen Dingen erkennt. Und zum anderen ist natürlich spannend, ob die Übungsaufgaben besser bearbeitet werden und ob die Klausurergebnisse besser sind am Ende. Ja. Wir haben jetzt, vielleicht haben wir auch einfach nur schlecht gearbeitet, schlecht gemessen und so weiter, relativ wenig an Veränderungen gesehen durch diese Maßnahme. Ja, das ist aber eigentlich auch das ist in der Regel zu erwarten, dass solche Lehrinnovationen, wenn sie an einer Stelle eben so ansetzen, nicht notwendigerweise zu riesigen Effekten führen. Aber wir haben tatsächlich so gut wie gar keine Effekte gesehen in den Daten. Und da kann man sich natürlich alle möglichen Gedanken drüber machen, woran das liegt. Wir gucken auch noch, ob die ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ein Effekt sieht man zum Beispiel hier, der ist sehr überzeugend zumindest hier. Kohorte 1 waren die sozusagen unausgebildete Tutoren irgendwie, und dann Effekt 2 hier eine andere Gruppe. Sozusagen hier Mittelwert der Übungsleiterkompetenz, wie er von den Studierenden eingeschätzt wird. Ja, da in der ersten Kohorte gab es eine Übungsgruppe, da wurde der Übungsleiter als sehr kompetent eingeschätzt, ansonsten im Vergleich zur zweiten Kohorte sehr viel niedriger. Das waren wissenschaftliche Mitarbeiter, das andere waren alle studentische Hilfskräfte. Also und hier, jetzt kann man sozusagen sagen, unsere Lehrinnovation, der ganze Aufwand hat zumindest dazu geführt, dass die Tutoren in etwa so kompetent eingeschätzt wurden wie eben der wissenschaftliche Mitarbeiter in der ersten Kohorte. Das Blaue ist der Mittelwert Klausur. Man sieht keinerlei Zusammenhänge, keinerlei Zusammenhang zwischen Klausur und Mittelwert. Also das, in dem Fall war das genau die gleiche Klausur und wir haben die ganz genauso sozusagen auch korrigiert. Und zwar nach den üblichen Standards. Ja? Und das ist jetzt genau der Punkt, warum ich überhaupt sozusagen darüber berichte, nämlich was jetzt alles passiert. Das ist nämlich hochspannend, zumindest für mich. Der erste Punkt ist schon mal, dass wir natürlich nochmal die Klausurkorrektur angucken und feststellen, also wie wir Klausuren eigentlich üblicherweise korrigieren, ja, kommt eigentlich nur eine einzige Facette rein und das ist etwas richtig, mathematisch richtig oder falsch. Dinge wie Darstellungsqualität, Argumentationsansätze, ja, jetzt nicht, ob sozusagen, wir können ja jetzt nicht von unseren Studierenden erwarten, das sind auch noch Lehramtsstudierende, dass die im Laufe des ersten Semesters eine Beweiskompetenz erlangen, also Beweise zu finden, Beweise zu formulieren, wie, sage ich jetzt mal, ein Diplomstudent nach 2, 3 Semestern. Ja, also das werden die nicht schaffen. Von daher werden solche, in solchen Aufgaben, die 1, 2 Aufgaben sind immer so von der Art, fallen die relativ schlecht aus und die kriegen halt dann einfach wenig Punkte. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt nicht doch schon eine gewisse, ob man gewisse Heuristiken zum Beispiel erkennt, dass die Studierende durch die bessere Betreuung in den Übungsgruppen, durch die bessere Korrektur, wo sie auf gewisse Schwächen nicht nur hingewiesen werden, sondern auch Verbesserungsvorschläge gemacht werden, die sich dann vielleicht in einer, sage ich mal, reiferen Formulierung eines zwar vielleicht mathematisch nicht ganz korrekten Ansatzes, ja, aber dass überhaupt ein Ansatz formuliert wird, ja, mag ja ein Unterschied sein, kommt aber in der Klausurbewertung gar nicht vor, ja, findet sich da gar nicht wieder und so weiter. Also wir haben jetzt angefangen, sozusagen jetzt nochmal ein neues, zumindest für bestimmte Aufgaben, natürlich nachvollziehbares, ja, und an andere Facetten, die aber nicht einfach sind zu beschreiben. Das liegt nicht auf der Hand, ja, auf was, ja, jemand das im Detail macht, zu bewerten und wir werden dann sehen, ob man dann jetzt hier meinetwegen da, wir werden jetzt nicht den Mittelwert der Klausur nimmt, sondern wir nennen das jetzt A- und B-Note, ja, ob man da was sieht. Gut, das war der eine Punkt. Genau, bei Übungsaufgaben, Klausuraufgaben. Okay, weil man sozusagen, wenn ich rausgrabe, was ich in meinem Studium am PI gelernt habe, wissenschaftliches Ziel, empirische Bildungsforschung passt da natürlich genau rein. Wir wollen Wenn-Dann-Aussagen formulieren, nämlich von dem Typ, so ist das Vorwissen, so ist die Leistung, Lehrinnovation, Entwicklung des Kompetenzlebens. Dann hat man in so einem komplexen Umfeld, ja, wo die Studierenden ja nur einen ganz kleinen Teil auch in der Lehrveranstaltung sowieso kaum Effekte, aber die Wirkung sozusagen dieser unabhängigen Variablen lässt sich sowieso in der Regel kaum hinreichend empirisch bestätigen, in dem Sinne. Also das ist sozusagen so eine generelle Aussage, die ich denke, worunter diese Untersuchung auch ein Stück weit einfach fällt, vom Anspruch her, was man machen möchte, ja, weil man in einem ganz anderen Paradigma ja auch folgt und in welche Probleme man dann irgendwie kommt. Und Holzkamp hat ja dann auch beschrieben, sozusagen, zum was es dann kommt, nämlich Erweiterung der Theorie. Ja, ein gewisses Stück Erweiterung ist auch schon, wenn ich mir sozusagen die Klausurbewertung nochmal auch hingucke, weil ich mir ein theoretisches Gerüst verschaffen muss, wie ich sozusagen was alles zum Lernziel und zum Lernziel, sage ich jetzt mal, von aus Sicht des Lehrenden sozusagen auch gehört. Dann, dass man weitere Variablen hinzunimmt, das ist sowieso klar, also wir haben eben ganz klar. Und ich wollte fragen, ob Sie da sozusagen auch methodische Vorwürfe kriegen von Kollegen, wenn Sie sozusagen dann Effekte beschreiben, die vorher eigentlich nicht Untersuchungsgegenstand waren. Also wenn man dann sozusagen die Leistung an unter anderem Hinsicht, die wir machen, wir machen das ja transparent. Nur prinzipiell, dass man oder auch ja, von ist, den Leuten, die... Das ist ja klar, dass wir... Das ist schon okay, weil dem berichten wir das so natürlich... Ich wollte auch gar nicht unterstellen, dass ich es nicht sagen würde. Ich frage nur, ob sozusagen das als... ob das von mancher Seite, also wenn man so irgendwie von der DFG Geld will und dann muss man einen Abschlussbericht schreiben und dann sagt man, was wir ursprünglich im Antrag geschrieben haben, was wir untersuchen wollten, haben wir jetzt keinen Effekt festgestellt, aber dafür in andere Hinsicht. Wir haben keine so starken Effekte gesehen, wie wir sie vermutet haben. Und ansonsten, wenn man ein Forschungsprogramm durchführt, gibt es immer in dem Prozess gewisse Adaptionen. Das ist ganz normal und das ist kein Problem. Also wir haben ja gearbeitet und wir haben ja auch was vorzuweisen, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Also das ist jetzt nicht so ein Problem. Natürlich, wenn es jetzt ein gut ausgeforschtes Gebiet wäre und man würde jetzt sozusagen versuchen, dann hätte man natürlich Probleme, sowas zu rechtfertigen, was man besser macht. Aber hier ist es auch so, dass die empirische Seite nur eine Komponente von dem gesamten Projekt ist. Weil wir produzieren ja nicht nur das, sondern sozusagen diese ganze, sage ich mal, diese ganze Stoffdidaktik, diese ganze Tutorenschulung und so weiter, ist ja auch Teil von diesem Projekt. Ja, und die Datenanalyse, die Skalen, das sind Standardskalen und die Auswertung ist alles in Ordnung, sage ich jetzt mal. Also das ist kein Problem. Gut. Ich gehe mal weiter. Etwas, was irgendwie so nahe liegt, auf was man dann zurückgreifen kann, um sowas zu begründen, ist zum Beispiel dieses Angebot-Nutzungsmodell von Helmke. Ja, das jetzt meinetwegen hier im Kontext von dieser Untersuchung ist, ja, wir haben ja nur die Angebotsseite verändert sozusagen. Wir wissen gar nicht, wie das Angebot wahrgenommen wird, wie das interpretiert wird und wie das dann genutzt wird. Von daher ist die Wirkung auch unklar. Ja, das ist zum Beispiel ein, sozusagen so ein Stück Theorie, auf das man dann auch zurückgreifen kann. Ja, das ist quasi auch die eigene Untersuchung vorher sozusagen entwertet. Das lasse ich jetzt hier mal weg. Ein anderes, es gibt so ein Rahmenmodell hochschuldidaktische Forschung, das induktiv entstanden ist, indem man sich 20 Forschungsprojekte angeguckt hat und einfach geguckt hat, was wird denn da alles in den Blick genommen. Also ich habe überhaupt nichts gegen dieses Rahmenmodell sozusagen, aber auch solche Modelle können natürlich genutzt werden, um sozusagen um Dinge zu relativieren oder um die Probleme, die vielleicht tiefer sind als jetzt einfach nur mal schlecht gemessen oder so, sondern die ein bisschen auch am Paradigma liegen, ja, was man da macht, zu rechtfertigen. Wozu das natürlich führt, ist, dass die Ergebnisse auch in dem Fall immer weniger was mit Mathematik zu tun haben, sondern sozusagen immer psychologischer im gewissen Sinne werden. Also man müsste eigentlich schon mit Mathematik lernen in dem entsprechenden Kontext. Und dass eine ganze Reihe von Zusammenhängen einfach gar nicht in den Blick kommen. Das war jetzt auch mit dem Grund hier, dass Michael auch aus dem Kontext heraus einen anderen Ansatz zum Beispiel verfolgt, um mal die Studieneingangsphase zu gucken, nämlich die Entwicklung fachbezogener Interessen anzugucken. Nämlich sowas wie Interesse an Hochschulen Mathematik besser kennenzulernen. Nun muss man wissen, dass Interesse im Schulkontext natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, da gibt es entsprechendes Testinventar, Krapp und Personen und dass man aus dem Schulkontext weiß, dass das, was da auf die Art und Weise erhoben wird, gut korreliert mit Leistung, mit tiefen Lernen und Anstrengungsbereitschaft. Das sind jetzt alles keine Bezeichnungen, also hinter diesen Bezeichnungen stehen jeweils sozusagen psychologische Skalen, von denen man weiß, die sind reliabel und so weiter und so weiter. Das heißt, man weiß einfach, sowas wie Interesse spielt offensichtlich eine wichtige Rolle. Wenn man sich die Items da genauer anguckt, stellt man aber fest, dass die unheimlich allgemein sind. Ja, so von der Art, it is important to me to be a good mathematician, I enjoy working on mathematical problems, ja, was sozusagen so jetzt aus. Ich erfahre darüber eigentlich relativ wenig, wie eigentlich dieses Interesse, ja, was das eigentlich für ein Interesse ist, ja, und worin das Interesse besteht. Ja, also der Gegenstand verschwindet. Da auch ein anderer Punkt, sich Interesse anzugucken, ist, hier gibt es zum Beispiel so eine Befragung, und da ist zum Beispiel die Frage, wie versteht das Lehrpersonal die Inhalte, die sie vermitteln, irgendwie interessant zu machen, was das auch immer heißen mag. Und da ist eben Mathematik ganz am linken Rand. Ja. Während hier Geschichte und Philosophie vielleicht auch ein bisschen, gibt vielleicht auch interessantere Dinge zu berichten. Also woran das auch immer liegen mag. Und der theoretische Hintergrund, auf den wir da ein Stück weit zurückgreifen, der geht auch ein in diese Messinstrumente, ist die Self-Determination-Theorie, nämlich sowas wie Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Die werden hier im Rahmen dieser Theorie quasi als Bedürfnisse gefasst, ja, die befriedigt werden müssen, damit Interesse wachsen und sich entwickeln kann. Und die ersten Gruppen, also wir haben Gruppendiskussionen gemacht, Einzelbefragungen gemacht, ist, dass zumindest bei den Studierenden, die wir jetzt da befragt haben in Kassel, sowas wie Autonomie fast überhaupt nicht erlebt wird im Rahmen des Mathematikstudiums zu Beginn des Studiums. Kann man sich vielleicht auch vorstellen mit den Übungsblättern und so weiter und so weiter, zumindest nicht explizit. Kompetenz erlebt nur eine Minderheit regelmäßig in diesen Veranstaltungen. Und soziale Eingebundenheit erscheint unbedeutend. Also da bin ich ein bisschen anders, würde ich es ein bisschen anders interpretieren, was wir erlebt haben. Zum Beispiel ist sowas wie Abschreiben für die meisten Studierenden ja völlig normal. Ja? Also diese Übungsaufgaben, diese Bearbeitung, die werden offensichtlich, habe ich nicht dabei, werden dann sozusagen abgeschrieben. Und man kann auch zeigen, gibt erste Untersuchungen darüber, dass das gar nicht so schlimm ist mit dem Abschreiben, weil das Abschreiben, die Möglichkeit überhaupt Abschreiben führt dazu, dass es eine gewisse, sage ich mal, soziale Vernetzung innerhalb der Studierendenschaft gibt, die vor allem dann, wenn es auf die Klausur zugeht, wichtig ist, dass es die gibt, weil die führt nämlich dann zu besseren Klausurergebnissen, unabhängig davon, wie vorher die sozusagen das Vorwissen noch war, also ist zumindest eine wichtige Facette. Und na gut, da sind wir auf jeden Fall weiter dabei. Was völlig unklar ist, wenn man sich jetzt mal das Lernbuch hernimmt, wie das Verhältnis von incidentiellen Lernen, also dem Mitlernen und dem intentionalen Lernen bei Mathematik ist. Bei Mathematik ist völlig klar, dass ich erstmal gewisse Werkzeuge quasi auch mir aneignen muss, ja, um bestimmte Dinge dann auch tun zu können. Ja? Und inwieweit sozusagen auch dieses Werk, also dieses Aneignen von Dingen im Rahmen von so einem Studium, das ist natürlich blöd, normalerweise hält der 4 Stunden, aber ja. Ja, das ist ja auch. Ja, da sind wir wieder. Das sind wir wieder hier. Ne? Ja, das, also macht es einfach mal weiter, bevor es ganz aufhört. Vielleicht können wir auch noch zu einer Diskussion kommen. Ja, ich bin auch gleich fertig. Ja, also Problemlösen ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Alle Mathematikaufgaben, die dann anspruchsvoller sind, beinhalten so ein Stück Problemlösen. Ja, Problemlösen kann ich aber nicht einfach alle mal lernen. Also findet man auch bei Holzkamp. Von daher kann ich mich auch gar nicht bei einer Klausur einfach so vorbereiten im Sinne von, ja, das habe ich jetzt, ja, das kann ich jetzt. Das ist natürlich eine gewisse unfaire Situation in diesen Klausuren, die in einer gewissen Weise besonders ist in der Mathematik. Okay. Dann im Kontext von diesem ganzen, das lasse ich jetzt mal mit dem Topaz-Effekt. Ich wollte wenigstens auf eine auf ein paar Autoren noch eingehen hier. Pace Valero, die sich sehr stark machen, also Valero ist die quasi Nachfolgerin im gewissen Sinne von Skoffmose an einer Universität in Dänemark. Pace ist jemand, der gerade da promoviert. Machen sehr stark eine Kritik, quasi eine fast klassische Ideologiekritik an Mathematikdidaktik allgemein. Nämlich die Mathematikdidaktik, die lässt völlig außer Acht, dass Schule und auch insbesondere das Mathematiklernen und Prüfen in der Schule ja ein Moment ist der Reproduktion des Gesamtzusammenhangs der bürgerlichen Gesellschaft. Und daraus erwachsen natürlich der Schule, daraus erwächst im Lernen von Mathematik gewisse gesellschaftliche Bestimmungen, die auch politisch zu deuten sind. Und das kommt da einfach in der ganzen Mathematikdidaktik gar nicht vor. Und die machen dann sozusagen eine Funktionskritik von Mathematikdidaktik und sagen, ja, vieles von dem, was in der Mathematikdidaktik läuft, hat eigentlich die Funktion, quasi diesen Zusammenhang auch zu verschleiern. Ja, und da berufen sie sich dann zum einen auf Althusser, und sagen, Schule ist eben die zentrale zentrale ideologische Staatsapparat, der quasi hier für die Reproduktion und die Funktion der Ideologie im Kontext dieser Reproduktion hier für zuständig ist. Und die Schule ist eben alles andere als neutral, ist vor allem dann eben auch in erster Linie kein Ort, auch die Hochschule nicht, als ein Ort zu verstehen, in dem es um Wissen geht und um das Aneignen von Wissen und Lernen von Wissen geht, sondern das spielen andere Dinge eine viel stärkere Rolle. Und beziehen in diese Kritik auch ein Arbeiten aus der Didaktik, die sich auf die kulturhistorische Theorie beziehen, nämlich dann, wenn sie quasi diese politische Dimension, die sich da sehr stark auf Marx bezieht, eben nicht mit einbezieht. Also Wolf-Michael Roth und Radford haben zum Beispiel jetzt ein Buch geschrieben, wo sie sehr stark auch auf Holzkamp Bezug nehmen, aber so solche Fragen wie restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, also diese, sage ich mal, politische, im gewissen Sinne politische Dimension, die kommt da nicht vor, die wird da sozusagen außen vor gelassen und das kritisieren sie dann auch. Ohne aber, das wäre jetzt sozusagen wieder mein Punkt, sozusagen, es bleibt eben einfach auf der Ebene von Ideologiekritik, ja, dass man eben einfach aufzeigt, sozusagen hier, im Grunde machst du eine bürgerliche Theorie, weil du nämlich diesen Aspekt einfach nicht berücksichtigst und bieten sozusagen nichts an, wo man sozusagen trotzdem auf das Lernen guckt und auf das Subjekt guckt und Aneignung von Mathematik guckt, ohne sozusagen dabei aber auch die politische Dimension oder die gesellschaftstheoretische, ohne auf gesellschaftstheoretische Analysen und die Erkenntnisse, die man da vielleicht hat, irgendwie Bezug nehmen zu können. So, und das ist mein Schlusswort. Okay. Danke. Der Holzkamp hat ja in seinem Lernbuch nicht nur dieses Mitlernen und intentionale Lernen als Kategorien gefasst, sondern vor allen Dingen, was ich eigentlich für mich auch viel wichtiger finde, ist das Verhältnis von defensiven und expansiven Lerngründen. Defensive Lerngründe sind also bewältigungsorientiert und expansive Lerngründe ist, ich will mir die Bedeutung der Welt erschließen. Und das ist natürlich ein total anderer Zugang zur Mathematik, kann ich mir vorstellen. Und das Problem ist ja, dass die zuletzt vorgestellte, jetzt so politisch-ökonomische Kritik immer sehr allgemein daherkommt. Und der Zusammenhang ist ja ein Vermittlungszusammenhang, aber der ist eben ein bisschen feiner gestaffelt. Und ich finde, über dieses Kategorienpaar defensive versus expansive Lerngründe kann man erstmal ja, glaube ich, relativ schnell feststellen, an der Uni stehen die defensiven Lerngründe im Vordergrund. Sagen wir mal so, die stehen im Vordergrund, ich muss durch die Klausur kommen. Ich kann das jetzt mal kurz an meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe Ingenieurwissenschaften studiert, Mathematik war der absolute Killer. Und es ging nur darum, das Ding zu bewältigen. Mhm. Ich habe den Abschluss geschafft, ich habe es bewältigt. Wie haben wir das gemacht? Wir hatten übrigens Berliner Tutorenmodell, TU, war damals 4 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übung, Großübung durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter und 2 Stunden Tutorengeschichte. Und da ging es nur darum, oh Gott, in einer Woche dieses scheiß Übungsblatt schaffen. Mhm. Nur bewältigungsorientiert. Was haben wir gemacht? Wir waren damals politisch aktiv und haben gesagt, das kriegen wir nur hin, wenn wir uns als Gruppe zusammenschließen und uns möglichst effektiv sowohl arbeitsteilig wie wechselseitig auch informierend, also ich habe was rausgefunden, erzähle euch das, organisieren. Mhm. Hat funktioniert. Ich bin mit 4,0 durch die schriftlichen Prüfungen gegangen und bewältigt. Und jetzt kam dann, hatte ich die Zulassung zur Prüfung, die ich dann mal Professor machen darf. Was heißt, aus sozusagen informierter, interessierter Sicht eine Prüfung bei einem abgenervten Professor zu machen, der reihenweise Leute kriegt, die sich nicht für Mathematik interessieren, das Ding nur bewältigen wollen. Man muss ihm was Interessantes anbieten, dass er mal was anderes hört. Ich habe also nicht darauf gelernt, oder wir haben versucht, nicht darauf zu lernen, sozusagen, wie kriegen wir das jetzt irgendwie, es ging ja nicht mehr ums Rechnen, sondern in solchen mündlichen Prüfungen ging es ja eher auf so Verständnisgeschichten und so. Wir wussten ungefähr, welches Themenfeld und haben dann gesagt, ja, man muss dem was aufmalen. Das findet er bestimmt gut, mal sich Matrizentransformation gezeichnet zu bekommen. Ich hatte wirklich nicht viel Ahnung, sondern habe gesagt, ja, Matrizentransformation stelle ich mir so vor, ich habe da so ein Bild vor Augen, wie man da vorgehen müsste, habe eine 2 dafür gekriegt. Also ich kann im Nachhinein nur sagen, alles absurd. Ich habe nicht mehr Mathematik verstanden, völlig bewältigungsorientiert und habe dann nur gesagt, oh, nie wieder Mathematik. Ich habe es dann nochmal gekriegt, weil ich dann Informatik studiert habe, du brauchst nur nochmal ein bisschen was machen. Und im Nachhinein finde ich Mathematik eigentlich dann viel später auch gar nicht so uninteressant. Aber die Uni macht es kaputt. So ein anfängliches Interesse. Macht es sozusagen auch das voll aus. Also die Frage wäre jetzt, für so eine Forschung, kann man nicht mit diesem Paar defensives versus expansives Lernen, Lerngründe, kann man nicht doch sich überlegen, ob man sozusagen genau dieses, was interessiert dich eigentlich möglicherweise an Mathematik, doch zu einer Quelle von Aufschluss dieses Gegenstands machen? Oder halten Sie das für total ausgeschlossen, weil wenn es mit Lehramtsstudenten sind, die da durchgeschleust werden müssen und gar keine Neugier haben, was da drin sein könnte, also wäre das eine Möglichkeit, da auch forschen, die Mathematik didaktisch forschen, über diese in Richtung expansive Lerngründe zu gehen, also auch Bedingungen zu schaffen, wo die zur Geltung kommen? Bedingungen zu schaffen, genau. Aber dazu, das ist ja zurzeit ganz klar, dass das darf ich erst kurz beantworten? Ja, ich glaube, das passt halt nicht. Achso, also das passt, ja gut. Also von der anderen Seite aus, weil ich habe Mathe Lehramt studiert und war auch Tutorin und war gerade etwas irritiert von, das Forschungsprojekt beschäftigt sich halt mit Verbesserung der Qualifikation der Tutorinnen. Ist ja super, ist total sinnvoll und so. Und die Vorlesungen kann man 100-fach verbessern, aber... Wenn die Studierenden einfach in der Sitzung sitzen, weil die gezwungen sind, weil egal wie oft ich ihnen sage, macht doch euer Kreuz und geht wieder weg, wenn ihr es nicht hören wollt, die bleiben aber bei denen so unter Disziplinierungs- und Ressourcendruck stehen, so werde ich kein expansives Lernen zustande kriegen. Und wenn Mathematik die Funktion hat, in den sonstigen Wissenschaften die Leute auszusiebeln, dann ist es die Stelle, wo man weiß ich nicht, aggressiv werden muss, weil man expansives Lernen irgendwo zustande kriegen will. Also so, und deswegen finde ich das Forschungsprojekt ist schön, aber das blendet wieder ganz viel aus. Da gehe ich vollständig mit, dass das ganz viel ausblendet. Aber das hat natürlich zum Teil auch antragsstrategische und so weiter Gründe. Wenn man Tutoren meinetwegen in Schulen will, während des Semesters, braucht man einfach einen zusätzlichen Mitarbeiter. Das kann ja nicht der andere machen und so weiter und so weiter. Also um gewisse Dinge einfach auch machen zu können. Und außerdem ist ja immer die Frage sozusagen auch, wie man dann mit diesen Ergebnissen umgeht. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Ich meine, es ist ja nicht verkehrt, solche Fragen an sich sozusagen zu machen. Aber es ist keine Antwort hier irgendwie auf diese Frage. Okay, es ist völlig offensichtlich, dass es im Wesentlichen Bewältigungslernen ist und das expansives Lernen vielleicht in ganz besonderen Situationen irgendwie mal vorkommt. Ja, oder was weiß ich. Und ich denke immer an meine Zeit, als ich an der FU Berlin studiert habe, keine einzige Klausur im ganzen Studium, ja, das ist schon ein bisschen länger her, da gab es noch keine Klausuren im Mathematikstudium. Es gab zweimal mündliche Prüfungen dann irgendwie und so weiter und so weiter. Da waren auch viele unglücklich, aber das ist nochmal eine andere Schiene. Aber die Frage war ja sozusagen, wo wäre ein Ansatzpunkt, was zu ändern? Und das Problem ist, wenn man da wenn man jetzt wie ich, das ist ja mein Problem sozusagen ja auch, wenn ich unglücklich bin sozusagen, oder das für mich ein Problem ist, dass es so ist, ich kann an den Bedingungen ja relativ, also ich kann nicht die Bedingungen einfach ändern. Ja? Es gibt eine Modulprüfungsordnung und ich muss mich dementsprechend sozusagen machen. Was ich zum Teil mache, ist, dass man Hausaufgaben zum Beispiel gibt und keine Klausuren macht. Das sind Studierende aber oft auch überhaupt nicht glücklich damit, weil bei Hausaufgaben ist überhaupt nicht klar, ja, im Detail, was ist der Bewertungsmaßstab und so weiter und so weiter. Also ich denke, dass da diese lokalen Möglichkeiten relativ gering sind. Was mir vorschwebt ist, in nächster Zeit erstmal dieses Bewältigungslernen überhaupt mal zu einem Forschungsgegenstand zu machen. Das kommt nämlich in der Forschung überhaupt nicht vor. Ja, das wird nämlich schlichtweg geleugnet. Ja, und da auch sozusagen Gründe für dieses Bewältigungslernen in diesem System sozusagen. Es liegt nämlich, ein Argument nämlich, okay, wir können uns so anstrengen, wie wir wollen, da passiert eigentlich nicht viel. Na, ist ja klar, die Studierenden sind nicht motiviert, aber an der Motivation können wir ja nicht viel ändern. Wenn jemand Mathe macht, obwohl er nicht motiviert ist, ist das nicht unser Problem. Und der zweite große Aspekt, der da immer wieder reinkommt, ist natürlich mathematische Begabung und Intelligenz. Ja, ich bin ganz froh, dass bei unseren Ergebnissen das so ist, dass Intelligenz so gut wie überhaupt nicht korreliert. Ja, mit den Leistungslehrern, also so gut ist unsere Veranstaltung, dass es sozusagen jetzt nicht die Intelligenz ist, die wir da, sage ich jetzt mal, sozusagen messen. Ja, und es ist für mich auch sozusagen auch gar nicht ganz klar, sozusagen, was die jetzt da zum Beispiel einfach lernen und wie das zueinander ist von dem, was wir jetzt da eigentlich tun. Also wir als Hochschullehrer, wir stellen ja alle Klausuren. Und die Klausuren sind alle so hingetrickst im gewissen Sinne, dass es zu dem Bewältigungslernen passt. Ja, ich verstehe das bisher aber nicht genau, warum das eigentlich so gut passt. Ja. Wie man quasi intuitiv ja, sich da ein gewisser Standard über viele Jahre herauskristallisiert hat, dass das so gut zueinander passt. Zum Beispiel, das würde ich auch gerne sozusagen besser. Doppelte Funktionalität, sowohl funktional für die Hochschullehrer wie die Studierenden. Die einen wollen möglichst da durchkommen, die anderen wollen klare Kriterien haben. Mir fällt nur zu den Klausuren spontan was ein. Das ist mir schon in Schulen Mathematik aufgefallen, also Uni habe ich jetzt nur Statistik gemacht, dass meistens Clues drin sind, also dass man meistens den Text eigentlich austauschen kann. Und den Text gar nicht braucht, um die Textaufgabe zu lösen, wenn man erstmal gelernt hat, an welcher Stelle was steht, um dann die Formel einsetzen zu können. Und also ich würde mal behaupten, dass höchstwahrscheinlich die Uni-Klausuren nicht anders aussehen. Und solange man nur diese Clues hat, was natürlich auch funktional ist, kann man darauf auch lernen. Weil man dann eigentlich nur die Verfahren, sozusagen, die man gerade hat, lernt, nur diese die Clues abruft, sieht, an erster Stelle steht das, dann steht die Zahl, ich setze das ein, tippe es in den Taschenrechner ein und kriege mein Ergebnis. Das läuft zumindest mit den meisten, sag ich mal, gerade wenn das Mathe-Studenten sind, dann dürften die auch in der Schule schon relativ gute Mathe-Zensuren haben, also haben das System in der Schule schon verstanden und hatten zumindest das entsprechende Erfolgserlebnis, um sich für Mathe-Lehramt einzutragen. Also da trägt sich ja jetzt niemand ein, der in Mathe in der Schule immer nur eine 5 hatte. So, deshalb, also da an den Aufgabenstellungen kann man, glaube ich, schon auch viel nachgucken, inwieweit das, also es ist halt die Frage, inwieweit man das ändern muss, weil also ich auch der festen Überzeugung bin, wenn man irgendwas nutzt, um Leute auszusieben, dass da schon eine Lernmotivation von vornherein ein bisschen niedergemacht wird. Selbst wenn man Interesse hatte und dann mitkriegt, dass man so oder so durch muss, dann lernt man halt auf Nummer sicher und lernt halt nur auswendig. Das eine. Ja, also Ich sehe das Problem also hauptsächlich darin, dass überhaupt aus der Mathematik ja in der Schule sehr stark, aber eben dann auch in der Uni und möglicherweise vermehrt halt etwas gemacht wird, was sozusagen irgendwie schon feststeht. Also das Entwickelnde daran wird irgendwie, glaube ich, unterschätzt. An sich müsste ja, um festzustellen, wie jemand mathematisch drauf ist, müsste er also auch ein komplett neues Problem letztendlich haben und eben nichts Bekanntes. Und dann müssten eben genau alle Wege halt, die gedacht werden, halt, um mit diesem Problem irgendwie umzugehen, müssten halt angesehen werden. Und die sind, und da stößt man ja auch an den Rand dessen, was viele Leute nicht begreifen, dass diese ganzen Messgedanken dahinter, so und so viele Punkte und so weiter, halt eigentlich Dinge sind, die man mit Objekten machen kann, aber eben nicht, nicht so gut mit Menschen. Aber in diesem Bedürfnis halt trotzdem, sowas wie Testergebnisse zu haben, die sozusagen eben in einer Zahl fassbar sind oder so, es ist sozusagen eben ein Prozess, wo verschiedene Kräfte eben sozusagen am Ende dann doch relativ fixe Raster schaffen. Und das lässt sich eben diese Sicherheit eben nur lösen, wenn das Aussehen halt nicht so wichtig wäre oder da wäre. Okay, dann. Ja, mir stellt sich so ein bisschen eine grundsätzliche Frage, weil ich den Holzkamp eigentlich so verstanden habe, dass er Didaktik als solches sowieso schon ablehnt. Also die Vorstellung, es gibt auch diesen Text irgendwie Lehren als Lernbehinderung. Und ja, das weiß ich gar nicht, also würde mich interessieren, wie du das reflektierst. Wenn man als Didaktiker, wie weit man damit was anfangen kann, oder? Ja, wenn ich kann dem ein Stück weit nachvollziehen, dass ich nicht das Lernen in jemand anders induzieren kann und so weiter und so weiter. Und ich verstehe Didaktik in dem Sinne mehr und mehr als Explizieren dessen, was in dem Kontext, was ich tue oder in dem Kontext, in dem ich nun mal arbeite, was da eigentlich vor sich geht, ja? Warum das so ist, das einfach besser zu verstehen in dem Sinne. Also jetzt nicht, um mir sozusagen, ich bin überzeugt davon, dass was du gesagt hast und was auch mehrmals jetzt schon gesagt worden ist, dass unter den jetzigen Bedingungen an den Hochschulen mit diesem Modularisieren in vielen Klausuren und so weiter, der Spielraum, da jetzt wirklich was zu verändern und alle finden Mathe toll und so, ich glaube gar nicht, dass alle Mathe toll finden müssen, wozu auch, es gibt viele andere Sachen, die toll sind in der Welt. Aber dass die das lernen wollen, unter den Bedingungen, unter denen sie das lernen müssen, eigentlich gar nicht lernen können. Die meisten zumindest nicht. Und das kann man natürlich dann einfach so sagen, das ist aber nicht überzeugend. Ja, und Wissenschaft dient ja irgendwie dazu, auch, also für mich, ja, und da sehe ich schon Möglichkeiten, auch Holzkamp ein Stück, mal als Hintergrundtheorie zu verwenden. Ich meine, das ist ja aktual empirische Forschung. Ich kann ja nicht jetzt eine Kategorie nehmen und sagen, ist ja klar, unter den Bedingungen ist sowieso ein defensives Lernen möglich. Das kann ich zwar sagen, aber damit habe ich es ja noch nicht unbedingt verstanden, was da jetzt eigentlich vor sich geht. Das wäre jetzt sozusagen, das schließt nach meinem Verständnis die Didaktik als Wissenschaft mit ein. Didaktik als Wissenschaft besteht nicht, wäre verkürzt verstanden als eine Wissenschaft oder als ein wissenschaftliches Feld, das darin besteht, dass ich einem Lehrenden Tricks an die Hand gebe, wie er was Bestimmtes auf besondere Weise vermitteln kann. Wobei ich schon davon ausgehe, dass ich Wissen auf verschiedene Arten auch anbieten kann und aufbereiten kann. Und es auf die eine oder andere Art dann eben auch besser, einfacher zugänglich ist. Oder dass man, Lernumgebungen, verschieden gestalten kann, auch eventuell so gestalten kann, dass besseres Lernen oder, ja, dass es überhaupt expansives Lernen, was sagen wir im Einzelnen, sozusagen eher ermöglicht wird, als verhindert wird. ist aber im normalen Betrieb schwierig einzuführen. Also viele setzen ja auch sozusagen auf diese sogenannten neuen Medien, ja, weil da ist ja wenig, da ist es sozusagen diese der Selbstregulationsbedarf sehr hoch, ja, oder was, oder was sagen das denn, die Möglichkeiten, ich kann abschalten und so weiter und so weiter. Also da gibt es ja gewisse Freiheiten. Die Frage ist, die ich mir da immer noch stelle, und das sind eigentlich auch die Erfahrungen, die ich aus verschiedenen Kontexten habe, dass das um meinetwegen im E-Learning-Bereich konstruktiv und expansiv lernen zu können, schon eine ganze Menge von Mathematik wissen muss und so weiter und so weiter. Also die, sag ich mal, die Eingangsvoraussetzungen, ja, schon relativ hoch sind, um das auf verständige Weise zum Beispiel machen zu können. Aber das, da gibt es im Prinzip gewisse Möglichkeiten, also grundsätzlich gewisse Freiheiten, sage ich jetzt mal, die man jetzt in der Schule oder in der Hochschule so in dem Rahmen hat, fand ich. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ich muss leider schon eher gehen. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Doch noch. Ja, also ein Aspekt dieser Vermassung ist ja auch so der Schlüssel. Halt. Wie viele Tutoren hat man, wie große Gruppen und so, finde ich. Und das ist halt, wenn nicht genug Geld da ist, halt, also ich erlebe dann möglicherweise selber sozusagen immer die Idealsituation, wenn ich dann als Nachhilfelehrer arbeite und Prüfungsvorbereitung mache. Das ist immer auch interessant, natürlich ist es eine Vorsortierung, aber wie extrem halt auch die Studenten das formulieren, dass sie nichts verstehen in Vorlesungen und auch in Tutorien nicht. Also es ist ja erstaunlich, dass trotzdem alle in die Vorlesung kommen und klar, der Disziplinareffekt, aber das ist auch in fortgeschrittenen Vorlesungen so, ja, wo ja dann dieser Disziplinareffekt eigentlich nicht mehr da sein müsste. Dass sozusagen die Erfahrung zeigt, dass auch in kleinen und Spezialvorlesungen viele Monate lang sitzen, ohne was zu verstehen. Und die Gruppengröße ist nur ein Aspekt. Ja, also man weiß relativ gut, und es hört für mich auch nachvollziehbar an, dass zum Beispiel Schulklassengrößen gar keinen so großen Einfluss darauf haben, auf den Lernerfolg, wie das auch immer im Einzelnen operationalisiert worden ist und so weiter und so weiter. Was schlichtweg daran liegt wohl, dass eben die kleinere Größe gar nicht dann genutzt wird. Ja, also die kleinere Größe ermöglicht ja ermöglicht vom Prinzip her ja ganz anderes Arbeiten. Aber es kommt dazu dann nicht. Und dann wäre wieder eine Frage, warum eigentlich nicht? Ja, und auch bei Tutorien ist es nicht so, dass kleinere Übungsgruppen, also dass kleinere Übungsgruppen notwendigerweise zu einem konstruktiveren und plötzlich zu expansiven Lernen führt, unter gewissen anderen Randbedingungen und so weiter und so weiter. Obwohl da eine Voraussetzung zum Beispiel wäre. Ja. Aber damit will ich jetzt gar nicht gegen viele Tutoren reden. Nein, gegen kleine Übungsgruppen, nur es greift halt. Also ich habe ja nur die Erfahrung aus dem 1:1 halt. Also da ist eben eine ganze Menge möglich. Und das ist auch interessant, weil ich viele Dinge halt selber nicht wusste und dann wir die zusammen sozusagen gelöst haben. Und das, da hat er irgendwie am Ende die Prüfung bestanden und vom Professor nichts gelernt. Das finde ich irgendwie verrückt. Das ist der Normalfall. Ich glaube, das ist relativ gut belegt, dass von dem, was in Vorlesungen erzählt wird von uns Hochschullehrern, ganz, ganz wenig ankommt. Das ist eins der wenigen wirklich gut belegten empirischen Sachen. Das ist total frustrierend, sehr gut. Ja, aber ich wollte fragen, wie die Selbsteinschätzung von diesem oder die Selbstbeschreibung von dem Lernverfahren ist beim Mathematikstudenten. Also bei den Leuten, ich kenne mit, mein Bruder macht das und fängt jetzt auch an zu promovieren und noch ein guter Freund. Und ich sage immer, also einheitlich, obwohl sie ihn nicht kennen, das Klasse im Endeffekt ist, sich daran zu gewöhnen, Texte lange zu lesen, obwohl man sie gar nicht versteht. Und wenn man so über Lernerfahrungen spricht, ich lege mir Methoden zurecht, ich versuche Fragen zu formulieren und gehe dann so, also man hat ja über Studien, was als Geisteswissenschaftler sozusagen, ja, Techniken entwickelt, die man auch benennen kann. Und man sagt, so und so lese ich einen Text, dann funktioniert das. Und bei manchen Texten funktioniert es nicht, und wir müssen mal überlegen. Und das Einzige, was die beiden sozusagen, ich meine, die kleine Ausschnitt zumindest eines, was wir machen, ist es sich daran gewöhnen, dass man diese Texte nicht versteht, sehr, sehr lange einfach sozusagen. Und dann kommt sozusagen, auch wenn Sie sagen, wie man über Unendlichkeiten nachdenkt oder wie man über Strukturen oder so allgemein nachdenkt, es ist so eine Gewöhnungssache, die aber für die beiden ganz schwer selber zu benennen ist. Also wir können da nicht drüber reden, wie Lerneffekte und wie Lerntechniken bei Ihnen sozusagen Sinn und ich habe eigentlich gedacht, also bin jetzt ein bisschen zweifelnd, dass das sozusagen im Gegenstandsbereich liegt. Also es ist dann natürlich mit Mathe als so mit ideellen, abstrakten Gegenständen umzugehen, dass man natürlich, dass das in der Sache selber liegt, dass man in der so einen diskursiv-sprachlich schweren Zugang dazu hat. Deswegen gibt es ja auch eine der krassesten spezialdisziplinären Terminologien. Aber würden Sie das auch so einschätzen oder gut das so einschätzen, dass sozusagen viel im Gegenstandsbereich geschuldet ist oder dass tatsächlich diese Lernkultur sich aus anderen Gründen entwickelt hat oder diese Selbstbeschreibungs... Das hat schon was mit dem Gegenstand zu tun, also mit der Art und Weise, wie Texte geschrieben sind, ganz einfach, weil in der Mathematik ist es ja, also man unterscheidet ja immer Prozess und Resultat. Ja, also was in den mathematischen Texten dasteht, ist ja sozusagen das Ergebnis quasi, ja, der Satz, und dann steht irgendwie der Beweis. Aber der Prozess, wie man da hingekommen ist, sozusagen, warum man überhaupt eine Definition so macht, wie das da ist, und wie jemand auf die Beweisidee gekommen ist und warum man und so weiter, das steht da in dem Text alles gar nicht. Ja, aber das gehört ja mit zum Verstehen, ja, dass man sozusagen durch den Text, also durch das Ergebnis hindurch, für sich quasi so ein gewisses Bild von dem Gegenstand sozusagen entwickelt, der aber da so explizit sozusagen nicht steht. Und es ist tatsächlich, also mir geht es auch so, nach wie vor, also immer so, das hängt natürlich ein bisschen vom Text ab. Es gibt auch mathematische Texte, die ich sofort verstehe, weil ich mich da ganz lange damit einfach beschäftigt habe und schon weiß, der hat das und das bewiesen, guckt mal schnell durch, das war die Idee oder das, was da noch gefehlt hat. Solche Texte gibt es auch. Aber bei neueren Sachen, mit denen ich noch nicht so beschäftigt habe, ist auch erstmal, dass man sich erst, dass man anfängt zu lesen und es erstmal nicht versteht und dann erstmal Zeile für Zeile nachvollzieht und so weiter und so weiter. Aber eben sozusagen dieses Zeile für Zeile nachvollziehen ist ja quasi erstmal nur sowas wie, okay, deswegen gilt es jetzt hier so und so und so. Aber damit habe ich mir sozusagen den Gegenstand sozusagen noch nicht angeeignet. Und jeder eignet sich den natürlich dann aufgrund seines Vorwissens ja auch anders ein. Dann kommen ja noch Gespräche dazu, die man mit Kollegen hat und so weiter und so weiter. Also wie ich einen Gegenstand verstehe, ist ja nicht nur durch den Text gegeben, sondern eben durch, was steht da bei Heuskamp, dieser multimodale Verweisungszusammenhang. Ja. Genau. Ja, das ist, denke ich, eine ganz gute, so ein ganz guter Begriff dafür. Könnte man das nicht, weil ich erinnere mich jetzt auch an mein eigenes Studium, und da hat irgendwann mal ein Tutor gesagt, naja, das ist ja völlig normal, den Stoff aus dem Endensemester versteht man im N+2. Und das hat sich bei mir auch tatsächlich so bestätigt, und als er mir das gesagt hat, ist mir auch so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen. So, ich muss das ja jetzt alles gar nicht jetzt verstehen, es reicht, wenn ich den Übungszettel abschreibe. Ja. Und also ich glaube auch dieses Abschreiben, was glaube ich bei diesen Mathe Sachen einfach alle machen fast. Also in einem Punkt Semester gibt es natürlich hinterher die Aufgaben lösen im Flieger. Ja. Aber das hat auch diese Funktion sozusagen, dass einen irgendwie da an das Thema ranzuführen, und man eine Aufgabe löst man dann auch mal selber pro Zettel und so. Ja. Und trotzdem, das hindert einen überhaupt nicht daran, das zu verstehen. Das ist doch interessant. Also das fände ich, also ich glaube, das würde diesen gerade weil du das vorhin gesagt hast, mit diesem Schock, wenn die Leute an die Uni kommen, das würde denen, glaube ich, enorm helfen, wenn man ihnen genau das sagt. Weil da war ja sozusagen die eine Folie, wo ich da hatte, das Verhältnis inzidentielles Lernen zu dem intentionalen Lernen, weil dieses Abschreiben und so weiter und so weiter, es ist ganz klar, viele schreiben irgendwas ab. Die überlegen noch nicht mal, ob das da steht. Da steht irgendwelcher Unsinn auch abgeschrieben, also findet keine Reflexion statt. Und trotzdem gibt es diesen Effekt. Ja. Ist bisher, weil Abschreiben ja einfach negiert wird, dass es das Normale ist, nicht. Das keine ist Arbeit. Wie das heute bei den Klausuren ist, aber damals war das bei uns so, wir durften alles benutzen, alle Materialien. Ja, mache ich immer. Ich mache es immer noch so. Ja. Das ist deswegen gut, weil sozusagen die Bewältigungsstrategie, immer noch Bewältigung, war genau diese sozusagen typischen Lösungswege zu finden. Und der Witz war, und das ist es, was man dann gelernt hat, ist zu erkennen, aha, diese Aufgabe ist von der Struktur. Das ist das Einzige, was ich irgendwie auch dann konnte. Das ist zwar immer noch bewältigungsorientiert, aber immer schon ein bisschen was gelernt. Ja, und dann habe ich sozusagen das Muster raus, das war natürlich nie ganz gleich, ich war ja auch nicht blöd, und dann musste man es modifizieren und so. War, hatte ich dann schon ein ganz bisschen Zugang, aber Mathematik ist mir super schwer gefallen und wie gesagt, ich habe es eben nur auf Durchkommen dann auch angelegt. Aber wenn man das auch noch blind machen muss, das hätte mir damals ein Gar ausgemacht. Ja, ich finde, also viel von der Hürde entsteht halt auch dadurch, dass wie gesagt, die mathematische Theorie halt extrem eingedampft ist, also aus meiner Sicht, weil irgendwie so das Reduzierteste, was es irgendwie, was es gibt, irgendwie fast. Und dann halt das sozusagen ist am effektivsten ist und den kürzesten Raum beansprucht, wenn ich halt von den Axiomen her das Ganze ableite. Und dann hat man so die Art und Weise, halt Texte zu lesen, wo man dann sozusagen verführt ist halt zu sagen, okay, ich verstehe jeden einzelnen Ableitungsschritt, habe aber dann am Ende kein wirkliches Bild davon, was das alles soll. Also in weiten Teilen der Mathematik spielen Axiome in dem Sinne gar keine Rolle. Ja, also mir erschien das so in dem Studium. Es kommt auch an, welchem Bereich der Mathematik man ist, aber wenn man jetzt angeht, also numerische Mathematik macht oder partielle Differentialgleichung, was ich gemacht habe, da geht man nicht zurück auf irgendwelche Axiome. Ja. Also irgendwo gibt es die reellen Zahlen, also da hast du irgendwie Axiome gearbeitet. Naja, ich fand das halt in so einem Schulbuch schon ziemlich frappierend. Ich glaube, das gibt es jetzt so nicht mehr so extrem. In den 70ern war es, glaube ich, in der 8. Klasse, da wurde irgendwie ein eingeführter Begriff Verknüpfungsgebilde. Das ist halt ein relativ abstrakter Begriff, den ich irgendwie vielleicht im zweiten Schuljahr mal gehört habe. Ja. Oder so. Ich habe jetzt gerade ein Seminar gemacht, wo ich Studierende im 5. Semester dieser Schulbücher aus den 70er Jahren selbst nachvollziehen sollten. Ganz schwierig. Also wie das damals, also ich frage wirklich, was denn in den Schulen war. Ganz schwierig. Nur bestätigen, da kommt Äquivalenzrelation und sowas vor. Also dass der für viele Studierende jetzt nicht für Diploma und nicht für gymnasiales Lehramt, sondern halt für Grundschullehramt und Haupt- und Realschulstudierende, haben viele damit einfach Probleme. Und das war aber das Stück Theorie, was da in der Zeit neuer Mathematik da in diesen Schulbüchern drin war. Mit einem emanzipatorischen Anspruch. Aber wäre jetzt auch meine Frage, weil, also ich meine, wenn ich Grundschulmathelehrerin werden möchte, ja, dann muss ich ja höchstwahrscheinlich dann habe ich ja eine andere Herangehensweise vielleicht sogar, als wenn ich jetzt Gymnasiallehrer werden möchte. Aber ich kenne es halt trotzdem, dass viele in denselben Mathevorlesungen sitzen. Das ist eine Berliner Situation auch. Okay, ich würde mal fast sagen, dass das wahrscheinlich nicht nur in Berlin so ist, aber ich kenne halt das oft, dass viele einfach in denselben Mathevorlesungen sitzen, obwohl die mit dieser mathematischen Sache eigentlich unterschiedliche Dinge machen wollen. Und also ich meine, ein Ingenieur braucht unterschiedliche Sachen aus dem Bereich der Mathematik als ein Mathematiker. Und ich frage mich, inwieweit das hinterfragt wird, weil wenn ich einen Sinn hinter dem sehe, was ich lernen möchte, bin ich vielleicht, oder habe ich vielleicht auch eher den Anspruch an mich selbst, das auch wirklich zu verstehen, eventuell, als wenn ich da halt sitze und mich die ganze Zeit frage, warum muss ich mir das jetzt antun? Und also ich kenne halt jetzt Grundschullehrerinnen, also die auf Grundschullehramt auch Mathe studieren, oder da steht man ja eh allgemein und sich dann halt fragen, warum muss ich da irgendwie den, was weiß ich, was für abstraktesten Beweis mir reinziehen, den wahrscheinlich irgendein Mathematiker sich mal ausgedacht hat, aber die größten Teile eh nicht verstehen. Und also das habe ich mich eben mal bei der Lehramtsausbildung allgemein gefragt, ich meine, viele oder sollten ja auch Lehrer werden, weil sie dieses Wissen vermitteln möchten an Schüler und nicht, weil sie sozusagen dann eine universitäre Laufbahn anstreben. Und trotzdem ist es das eine und dasselbe, was die lernen. Die lernen halt nicht, wie man sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten darbieten kann, jetzt einem Grundschüler den Zahlenraum von 1 bis 10 anzubieten oder zu erlernen, sondern die lernen dann irgendwelche Beweise auswendig, was denen in der Schule nichts bringt. Also ich finde, da könnte man auch mal gucken, inwieweit das ein Einflussfaktor ist. Also machen wir auch, also was weiß ich, hier bei Michael in der Arbeit geht es einmal, also bei Gymnasiallehramt studieren ist es ja bundesweit so, dass die in den gleichen Vorlesungen sitzen, da auch Interessenentwicklung, das heißt die Hypothese, dass das natürlich bei Lehramtsleuten in der Regel anders ist als bei Linken in der Regel. Aber auch nach den Gründen gucken, ist nicht so ganz klar, warum das anders ist. An den vielen Bundesländern, meinetwegen Niedersachsen auch, oder wo ich jetzt bin, oder auch in Hessen, haben Grundschullehramtsstudierende eigene Fachveranstaltungen, die nur für die Grundschulleute sind, oder nur für die Haupt- und Realschulstudierende sind. Es gibt aber ähnliche Probleme, trotzdem ähnliche Probleme, sozusagen. Also das soll das jetzt gar nicht entkräften. Der nächste Punkt ist, das haben wir zumindest in unserem Aufgabenprogramm drin, sozusagen zu gucken, wie, oder gibt es auch zwei Projekte, die in die Richtung laufen, aber da ist bisher noch nicht viel rausgekommen, sozusagen, wie würde denn überhaupt die Fachmathematik für Grundschullehramtsleute, die wirklich im Hinblick auf das Berufsfeld sinnvoll ist, die adäquat ist, wie würde die überhaupt aussehen? Das ist überhaupt nicht klar. Was wir jetzt machen, ist für die Ingenieure, da ist es möglicherweise einfacher zu klären, ja, weil da kann man nämlich gucken, weil Ingenieuren, die müssen Mathematik ja in den höheren Semestern in ihren Fachveranstaltungen ja anwenden und auch in den Laboren anwenden, ja, fruchtbar machen. Und wir gehen jetzt sozusagen den Weg, dass wir jetzt über eine Reihe von Verfahren versuchen rauszukriegen, was zeichnet an Mathematik, also welche Kompetenzen und Handlungsweisen und was weiß ich nicht alles, zeichnet einen erfolgreichen Ingenieurstudenten aus im Hinblick auf Mathematik. Was nutzt er da eigentlich und so weiter und so weiter. Und damit dann abzugleichen, was auch in den Anfangsveranstaltung eigentlich läuft, weil die Erfahrung ist ja, dass in den Anfangsveranstaltungen, selbst wenn sie die Klausuren schaffen, an konkretem Wissen und so weiter, es gar nicht klar ist, was die Leute eigentlich können. In den Laboren und dann auch in den höheren Lehrveranstaltungen kommen die aber damit doch irgendwie klar. Jetzt gibt es die eine Möglichkeit, dass es so ist, wie es ein Stück weit im Lehramt ist, dass man da einfach nur durchkommt und eigentlich in den entsprechenden Veranstaltungen selber nochmal Mathe lernt, also in den Fachdidaktikveranstaltungen, ja, zum Beispiel dann auch nochmal Mathe ein Stück weit zum Beispiel hat, in den Ingenieurveranstaltungen ja auch mal, in der technischen Mechanik lernt man Mathe, in der Theorie der Elektrotechnik, Grundlagen der Elektrotechnik kommt Mathe vor, aber da wird die Mathematik ja ganz anders genutzt und anders verwendet auch. Ja, da wird mit dem, was weiß ich, da ist eine Ableitung, nicht mehr jetzt ein Grenzwert von irgendwas, sondern eben die Geschwindigkeit. Ja? Und so weiter und so weiter. Und wie diese verschiedenen Begriffe dann miteinander sozusagen im Handeln und im Denken der, meinetwegen eines Ingenieurstudenten, wie das zusammenhängt. Ja? Ob das einfach nebeneinander steht, ob es da wieder, muss, möglicherweise gibt es ja Widersprüche auch und so weiter und so weiter. Das ist aber völlig ist unaufgeklärt, aber das sozusagen als alles offene Fragen sozusagen. Gut. Danke.